meistens oder Mittwoch, morgen oder gleich. Hocken wieder schwarze Vögel auf dem Deich. Jemand steht auf einem Eimer mit der Hand, droht er und stößt Wolken übers Land. Beweg dich nicht, wo ist dein Mund? Schließ noch nicht die Augen, sieh in den Himmel und dann merkt ihr ganz genau, wo der Polarstern steht, eh der große Bär ihn frisst. Ritzt er in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, eh man die Windrose bricht. Mach unseren Kindern Kleider aus Fischhaut und Asbest. Näht die schwarzen Brillen an ihren Ohren fest. Auf dem Schulweg soll sie dicht an Mauern gehen, nie vom Himmel weg zu Boden sehen. Jede Nacht ruf ich sie wach. Reite für ein Weilchen mit ihnen auf dem Dach und zeig ihnen genau, wo der Polarstern steht, eh der große Bär ihn frisst. Ritz jedem in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, eh man die Windrose bricht. Keine Tasse halten wir in unserem Schrank. Gold zerschmilzt, wir füllen Schnaps in einen Tank. Werfen Grundsteinstückchen flach über den Fluss. Ein Orakel, das uns sagen muss: Springt ein Grundstein dreimal hoch, habt ihr noch ein Weilchen, vielleicht drei Tage noch drum. Merkt euch ganz genau, wo der Polarstern steht, eh der große Bär ihn frisst. Und ritzt euch in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, eh man die Windrose bricht. Schließ jetzt deine Augen, Hochzeit halten wir. Schnuppen fallen vom Himmel, noch schläft der große Bär. Wünsch uns in ein Mondschiff, das seinen Kurs nicht hält und weiter fliegt bis an den Rand der Welt. Die Jungfrau flackert schon vorbei und Cassiopeia lacht, die Milchstraße ist frei. Schau raus, merk dir genau, wo der Polarstern steht, eh der große Bär ihn frisst. Und ritzt er in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, eh man die Windrose bricht. Wer wird jemals finden, wo unser Bette war's? Unter dieser Linden brennt schon bald das Gras. Wer spielt unsere Spiele, liegt dann nachts noch wach und rechnet nochmal unsere Chancen nach. Beweg dich nicht, wo ist dein Mund? Öffne deine Augen, sieh in den Himmel und dann merk dir ganz genau, wo der Polarstern steht, eh der große Bär ihn frisst. Ich ritz dir in die Hand die Marschzahl, wenn es geht, ehe man die Windrose bricht.